Endlich ist es soweit. Nach 9 Jahren und hunderten von Millionen Meilen stehen wir jetzt kurz vor der Begegnung mit dem Monolithen. Der einzige Mensch, der ihn bisher gesehen hat, ist verschwunden. Was wahrhaft Erstaunliches spielt sich hier draußen ab. Und ich glaube, dass dieser schwarze Gigant das alles kontrolliert. Wir haben so viel zu fragen. Aber ich habe das Gefühl, dass die Antworten schwerer wiegen als die Fragen. Techno show, come on, sweet kicking bass. Cryogenic. Compartment. Repeat. Fire in cryogenic. Basis interrupted. Fire in cryogenic. Compartment. Repeat. Fire in cryogenic. Trip is an LSD experience. Frequenzstörung. We've been studying it for damn long.